Erster im 17. Jahr der Herrschaft von Pekah, dem Sohn Remalias, wurde Ahas, der Sohn Jotams, der neue König von Juda. Zweiter Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte insgesamt 16 Jahre lang in Jerusalem. Er tat jedoch nicht, was dem Herrn gefiel, obwohl sein Vorfahre David ein gutes Vorbild gewesen war. Dritter stattdessen folgte er dem schlechten Beispiel der Könige von Israel und opferte sogar seinen eigenen Sohn im Feuer. Damit ahmte er die grausamen Bräuche der Völker nach, die der Herr früher aus dem Land vertrieben hatte. Vierter, er brachte Opfer dar und verbrannte Weihrauch an den Kultstätten auf den Hügeln sowie unter jedem grünen Baum. Fünfter, zu dieser Zeit griffen König Rezin von Aram und König Pekah von Israel die Stadt Jerusalem an. Sie belagerten Ahas, aber es gelang ihnen nicht, die Stadt vollständig zu erobern. Sechster, damals eroberte König Rezin die Stadt Elat für Edom zurück und vertrieb alle Judäer von dort. Die Edomiter zogen in die Stadt ein und leben dort bis zum heutigen Tag. Siebter, Ahas schickte Boten zu König Tiglath-Pileser von Assyrien und bat ihn um Hilfe gegen seine Feinde. Er bezeichnete sich als seinen Diener und Sohn, damit der Assyrer ihn vor Aram und Israel rettete. Achter, um dieses Bündnis zu besiegeln, nahm Ahas das Silber und Gold aus dem Tempel des Herrn und aus dem Palast. Er schickte diese Schätze als Geschenk an den König von Assyrien. Neunter, der König von Assyrien erfüllte seine Bitte, griff Damaskus an und eroberte die Stadt erfolgreich. Er tötete König Rezin und führte die Bewohner der Stadt als Gefangene weg. Zehnter, als König Ahas nach Damaskus reiste, um den assyrischen König zu treffen, sah er dort einen besonderen Altar. Er schickte sofort eine genaue Zeichnung und ein Modell dieses Altars an den Priester Uria in Jerusalem. Elfter, der Priester Uria baute den Altar genau nach den Anweisungen, die er von König Ahas erhalten hatte. Er stellte das Bauwerk fertig, noch bevor der König aus Damaskus zurückkehrte. Zwölfter, sobald der König aus Damaskus heimkam und den neuen Altar sah, trat er an ihn heran. Er stieg die Stufen hinauf, um dort seine ersten Opfer darzubringen. 13. Er verbrannte dort verschiedene Opfergaben und goss Wein darüber aus, während er das Blut der Tiere an den Altar spritzte. 14. Den alten Altar aus Bronze, der vor dem Tempel des Herrn stand, ließ er von seinem Platz entfernen. Er stellte ihn an die Nordseite des neuen, größeren Altars um. 15. Ahas befahl dem Priester Uria, alle täglichen Opfer des Volkes und des Königs nur noch auf dem neuen Altar darzubringen. Über den alten Bronzealtar wollte der König später noch entscheiden. 16. Der Priester Uria gehorchte dem König und führte alle Anweisungen genauso aus, wie Ahas es befohlen hatte. 17. Danach ließ der König verschiedene bronzene Gegenstände und Gestelle im Tempel abbauen oder verändern. Er nahm auch das große Wasserbecken von den bronzenen Rindern herunter und stellte es auf ein Steinpflaster. 18. Aus Angst vor dem König von Assyrien veränderte er auch den besonderen Eingang für den König und andere geschützte Bereiche am Tempel. 19. Alle weiteren Taten von Ahas und seine gesamte Regierungszeit sind im Buch der Chronik der Könige von Juda aufgeschrieben. 20. Schließlich starb Ahas und wurde bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Hiskia wurde nach ihm der neue König.